D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Das Tolle an einem Smartphone ist ja, dass es die Sekretärin ein bisschen ersetzen kann, ne? Also zumindest hier so mit Siri zum Beispiel kann man ja einfach mal einen Befehl loslassen. Keine Ahnung, ruf meine beste Freundin an oder so. Und dann macht Siri das. Man spricht ja gerne mit dem Smartphone. Blöd ist nur, dass Siri zum Beispiel das nicht für sich behält, ja? Also das wird offensichtlich irgendwo gespeichert und offensichtlich nochmal abgehört. Da ist gerade eine Geschichte durchs Netz gewandert, die sich meine Kollegin Martina Schulte mal angeschaut hat. Ist ein kleiner Aufreger, ne? Was ist da genau passiert rund um Siri und Co.? Also aufgedeckt hat diese ganze oder ins Rollen gebracht hat diese Story die Reddit-Userin Fallen Mist. Die hat nämlich letzte Woche was über ihren neuen Job bei einem Dienstleister gepostet, der für mehrere große Elektronikriesen arbeitet. Genauer gesagt für Services wie Siri, Google Now oder Cortana. So nennen sich halt diese Spracheingabeassistenten bei Apple, Google oder eben auf dem Windows Phone. Und der Job von Fallen Mist sah nämlich so aus, sie musste sich Audioclips anhören und dann bewerten, wie nah das tatsächlich Gesagte dem kommt, was das Telefon verstand. Hat. Ist ein ziemlich schräger Job erstmal, schräger Studentenjob, den Fallen Mist hatte. Und ich nehme an, es ist ihr so einiges zu Ohren gekommen, oder? Was Leute so ihrem Sprachassistenten anvertrauen. Allerdings, also sie schreibt in ihrem Reddit-Post, sie habe von niedlichen Kinderfragen à la Siri, do you like me? Bis zu irgendwelchen Typen, die ihrem Handy sagen, das Universum könne sie aber mal sowas von irgendwo unten in der Körpermitte licken, so ziemlich alles gehört. Und sie sagt auch, ihr sei sofort bewusst gewesen, was sie da hört. Und sie schreibt hier, Leute, ich sag euch, was ihr eurem Telefon erzählt wird, aufgenommen und es besteht eine verdammt gute Chance, dass ein Dritter sich das anhören wird. Und die Reaktionen unter diesen Posts sind dann halt wirklich auch von, oh mein Gott, über ist mir doch egal, bis zu Leuten, die sich halt tierisch darüber aufregen. Dürfen die das denn, diese Aufnahmen speichern, die Anbieter? Wir alle haben sowas unterschrieben, wenn wir ein Smartphone haben. Also bei Apple zum Beispiel hast du unterschrieben, wenn du Siri oder die Diktierfunktion nutzt, wird das, was du sagst, aufgenommen und an Apple geschickt. Und da steht eben auch, dass nicht nur diese Aufnahme an Apple geschickt wird, sondern auch dein Name, die Beziehung zum Beispiel zu der Person, die du gerade angerufen hast, deine Adressbuchkontakte, deine gesammelten, sogar deine Songs, die bei iTunes drin sind, all das wird da mit übermittelt. Und ähnliche Hinweise gibt es auch bei Google oder Microsoft. Also eigentlich dürfte uns diese Story nicht so überraschen, wie sie uns überrascht. Tut's aber doch, weil niemand so ganz genau wahrscheinlich immer diese dämlichen langen Datenschutzrichtlinien liest, die man unterschreibt, ne? Blöd. Auf jeden Fall, ja. Ich habe es halt auch nicht gelesen, aber was uns auf jeden Fall noch mehr überraschen sollte, ist halt eben, dass diese Daten auch weitergegeben werden und eben auch außerhalb von Apple, Google an irgendwelche Drittanbieter. Das Blog Daily dort schreibt, es sei halt eben überraschend, dass wenn man sich entschließt, dass man diese Apps nutzt, dass man halt komplett die Kontrolle über seine Aufnahmen verliert und wer das dann hinterher zu hören bekommt. Jetzt ist die Tatsache so, es bekommt jemand zu hören, es wird aufgenommen, es wird weitergeschickt an Apple oder an anderen Anbieter. Aber die Frage ist ja, warum spielen die das dann jemandem vor? Also warum muss sich eine Studentin wie Fallen Mist das anhören und bewerten, was sie da hört? Also ein Google-Vertreter hat erklärt, dass es seinem Unternehmen mit dieser Methode gelungen sei, die Fehlerquote bei der Sprachsteuerung von 25% vor ein paar Jahren auf 8% zu senken. Alles dank der Auswertung der Spracheingaben, die halt irgendwelche Hiwis wie Fallen Mist da machen. Das Problematische ist halt nur, dass bei diesen Drittanbietern, das ist halt ein völlig mies bezahlter Job. Also bei Crowdflower, das ist so ein Dienstleister, da kannst du sowas im Netz auch machen, die solche Audios gegen Geld anhören. Der Verdienst ist wirklich erschütternd. Also nach Angaben von Daily Dot zahlen die 1 Cent pro 10 Audios und dann nochmal 5 Cent Bonus, wenn du dir 100 Dinge angehört hast. Ja gut, gut, dass wir diesen Job nicht machen müssen. Was sagen denn die Firmen jetzt dazu, dass über Reddit, also Fallen Mist, die Userin, das alles veröffentlicht hat? Die ziehen sich darauf zurück, dass es alles nicht so schlimm ist, dass die Daten ja anonymisiert worden seien. Aber Jeremy DeLula von der Electronic Frontier Foundation sagt, das sei ja gar nicht möglich. Da kommen halt eben auch oft eigene Namen oder irgendwelche Ortsangaben drin vor. Und Daily Dot hat nochmal einen Test gemacht, hat den Autor losgeschickt, der hat auch sich anheuern lassen und der hat Selbstmord Androhungen gehört, auch irgendwelche sexuell anzüglichen Recordings und er schreibt hier, das sei echt krass und ob das jetzt alles ernst gemeint war oder nicht, das seien halt einfach äußerst ja vulnerable Moments und uns allen ist es ja gar nicht bewusst, dass das an irgendwen weitergeleitet wird und ja, ich fand das auch wirklich krass. Und an dieser Stelle seid ihr alle mal gewarnt, ihr habt es unterschrieben, sobald ihr die Nutzung eingeht, dass die Sprachassistentin eurer Smartphones nicht nur aufnehmen, was ihr sagt, also euch brav zuhören, sondern es auch noch aufnehmen und weiterleiten an die Anbieter, wo es eventuell dann von studentischen Hilfskräften auch nochmal abgehört wird. Angeblich alles, um die Fehlerquoten der Sprachassistenten zu senken. Uns ist klar, es wird aufgenommen. Also seid vorsichtig, was ihr Siri und Co. so erzählt. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?